SWR 2 aktuell. Am Mikrofon Sabine Hackländer. Auf Rügen ist die Vogelgrippe erstmals bei einer Katze festgestellt worden. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar erneut gestiegen, bleibt also über der 5-Millionen-Marke. Der Geheimdienstausschuss des Bundestages beschäftigt sich mit den neuen Vorwürfen gegen den Bundesnachrichtendienst. Die Vogelgrippe ist erstmals in Deutschland bei einem Säugetier nachgewiesen worden. Die Infektion mit dem H5N1-Virus wurde bei einer von der Insel Rügen stammenden Katze festgestellt. Cornelia Dürsen berichtet. Dieses Tier ist am Wochenende in Schaprode gefunden worden, in der Nähe des bekannten Ausbruchsherdes an der Wittower Fähre. Es ist dann zum Referenzlabor auf die Insel Riems gegangen und dort hat man festgestellt, es ist in der Tat das Virus H5N1. Fest steht aber noch nicht, ob das bei diesem Tier die hochpathogene Variante des Virus ist, also die aggressive Asia-Variante von H5N1, die auch Menschen schwer krank machen können. Das können die Fachleute erst nach weiteren Testergebnissen sagen. Tatsache ist aber, dass so eine Erkrankung bei einem Säugetier etwas Einmaliges in Deutschland ist. Außer diesem Tier war auch noch eine weitere Katze und ein Fuchs geborgen worden. Beide hatten das Virus nicht im Körper. Die Katzenhalter auf Rügen sind aufgerufen worden, den Kontakt ihrer Tiere mit infizierten Vögeln zu unterbinden. Und dazu gehört, in den Schutzzonen das Freilaufen der Katzen zu verhindern. Und obwohl eine Infektion von Hunden mit dem Erreger bislang noch nicht nachgewiesen wurde, sind auch die Hundehalter aufgefordert worden, ihre Tiere in den Schutzzonen an der Leine zu führen. Auf Rügen hat sich also eine Katze mit dem Virus infiziert. Stefanie Peik von der SWR Umweltredaktion. Dass Katzen sich infizieren können, ist ja seit längerem bekannt. Man hat das in Asien gesehen und auch schon im Laborversuch getestet. Trotzdem die Frage, bekommt die Krankheit damit eine neue, gefährlichere Qualität? Erstmal würde ich sagen, nein, denn eigentlich ist das, wie Sie selber sagen, nicht überraschend. Also da man in Asien auch schon Tiger an der Vogelgrippe hat sterben sehen, auch Jaguare, ist das jetzt nicht überraschend, dass auch eine Katze sich infizieren kann. Ist natürlich die Frage, wie genau hat sich die Katze angesteckt, aber die war wohl in dem Gebiet auf Rügen unterwegs, wo auch viele tote Vögel gefunden wurden. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie sich auch ansteckt. Es ist nicht überraschend, aber trotzdem wird damit eine Infizierung auf den Menschen wahrscheinlicher? Das glaube ich erstmal auch nicht. Also es ist so, man hat Experimente mit Katzen gemacht und hat dabei festgestellt, dass Katzen zwar angesteckt werden können, dass sie ihrerseits aber, wenn sie infiziert sind, nur eine sehr geringe Menge an Viren ausscheiden. Also Katzen scheiden Viren über Kot und Speichel aus, aber das sind nur sehr geringe Mengen. Und nach dem, was man bisher weiß, reichen diese Mengen nicht aus, um den Menschen zu infizieren. Das heißt, ein Tropenmediziner von der Uni Tübingen hat mir gesagt, er würde weiterhin mit seiner Katze schmusen, sieht da keine Gefahr. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten Katzenbesitzer jetzt treffen? Also das Bundeslandwirtschaftsministerium rät Katzenbesitzern, dass sie ihre Katzen in den Vogelgrippe-Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten nicht frei herumlaufen lassen sollten. Aber da streiten sich die Fachleute auch noch, ob das wirklich notwendig ist oder ob das übertriebene Vorsicht ist. Also wer sicher gehen will, sollte seine Katze lieber zu Hause lassen. Wie können die Krisenstäbe oder wie sollten die Krisenstäbe in den betroffenen Bundesländern auf diese neue Dimension reagieren? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Wie gesagt, ich glaube, dass es sich im Augenblick noch nicht um eine neue Dimension handelt. Ich denke, es reicht, wenn die Vorsichtsmaßnahmen, die bisher ergriffen wurden, beibehalten werden. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man dazu übergeht, auch gesunde Tiere zu testen und vielleicht auch andere Tiere als Vögel. Aber ob das angemessen ist, das müsste also ein Veterinär einschätzen. Das war Stefanie Peik von A4 Aachen-Köln zwischen Aachen-Zentrum und Kreuz-Aachen 2 Kilometer Stau. Autobahn 4 Köln-Olpe zwischen Bensberg und Mozfeld 2 Kilometer Stau. Autobahn 5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen Hattenbacher Dreieck und Alsfeld West Unfall 7 Kilometer Stau. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Schnelsen und Hamburg-Waltershof 13 Kilometer stockender Verkehr. Auf der Autobahn 7 gefährdet im Bereich Soltau-Ost Straßenglätte den Verkehr. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Schwarzbach und Ratingen-Ost 2 Kilometer Stau. A57 Köln-Krefeld zwischen Kreuz Meerbusch und Raststätte-Geismühle 2 Kilometer und A57 Krefeld Richtung Nimwegen zwischen Kleve und Grenzübergang Goch Autobahn Unfall und 1 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Am Mikrofon ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Unsere Themen. Die Arbeitslosigkeit ist weiter auf Rekordniveau. Electrolux einigt sich auf die Entlassungsregelungen im Nürnberger AEG-Werk. Und im Irak geht die Serie von Bombenanschlägen weiter. Zugleich legen die Richter erste Beweisunterlagen gegen Saddam Hussein vor. Die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, darüber dann auch mehr in unserem Hintergrund Politik um 18.40 Uhr. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist so gut wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Mehrheit der Deutschen ist mit der Arbeit der Bundesregierung so zufrieden wie seit Jahren nicht mehr. Dies war alles in den vergangenen Tagen ausführlich zu lesen. Ein Hauch von Optimismus ist zu spüren hierzulande. Wer dabei aber gleich an eine bessere Stimmung am Arbeitsmarkt denkt, der wird enttäuscht. 5,05 Millionen waren im Januar wieder ohne Job. Ina Kraus berichtet. Über 5 Millionen Arbeitslose im Februar, das ist eine verheerende Zahl. Aber Bundesagenturchef Frank-Jürgen Weise sieht dennoch Licht am Horizont. Die Arbeitslosigkeit ist im Februar noch einmal leicht gestiegen und liegt wie im Januar über 5 Millionen. Diese jahreszeitlich übliche Entwicklung ändert jedoch nichts an unserer optimistischen Grundeinschätzung der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Seit Monaten geht die Arbeitslosigkeit tendenziell zurück. Die Bundesagentur schöpft ihren Optimismus im Wesentlichen aus dem Vorjahresvergleich. Die Zahl der Arbeitslosen ist innerhalb des letzten Jahres um rund 240.000 gesunken. Das liegt zum einen an mehr öffentlich geförderter Beschäftigung, den sogenannten 1-Euro-Jobs. Aber es finden auch wieder mehr Arbeitslose einen Job in der freien Wirtschaft, so Bundesagenturvorstand Heinrich Alt. Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähiger geworden. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass wir weniger Arbeitslose registrieren als im letzten Jahr. Der Hauptgrund ist der erste Arbeitsmarkt. Und wir sehen auch, wo der erste Arbeitsmarkt aufnahmefähiger geworden ist. Das sind insbesondere der Bereich der Dienstleistungen, der unternehmensnahen Dienstleistungen. Wir haben nach wie vor Probleme und da hoffen wir darauf, dass die Konjunktur uns dort auch in diesem Jahr hilft. Das ist das verarbeitende Gewerbe und die Bauindustrie. Die Zahl der offenen Stellen ist insgesamt im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, auf knapp 650.000. Auch bei der Beschäftigung zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. Es gehen weniger Jobs verloren als noch vor einem Jahr. Der rasante Stellenabbau der letzten Jahre ist nahezu gestoppt. Ein Wermutstropfen bleibt dennoch zu vermelden. Auch im Februar setzten die Unternehmen überdurchschnittlich viele ältere Beschäftigte auf die Straße. Grund ist eine Gesetzesänderung. Ältere Arbeitslose bekommen neuerdings nur noch höchstens 18 Monate Arbeitslosengeld I statt früher 32 Monate. Diese Änderung hatte in den letzten Monaten zur Folge, dass 50.000 bis 60.000 Ältere mehr entlassen wurden als üblich, so Frank-Jürgen Weise. Wir gehen davon aus, dass es nicht zusätzliche Entlassungen sind, vielmehr sind wohl ohnehin anstehende Entlassungen oder Freisetzungen älterer Arbeitnehmer vorgezogen worden auf den Jahreswechsel. Und für die kommenden Monate rechnen wir entsprechend mit weniger Zugang älterer Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit. So wird diese Gesetzesänderung, die noch in der Regierungszeit von Rot-Grün beschlossen worden ist, unterm Strich wenigstens keinen großen Schaden anrichten. Für die neue Regierung, die Große Koalition, gab es heute in Nürnberg Lob für die sachliche Zusammenarbeit. Was gefällt ist, dass offensichtliche Mängel erkannt werden und darüber diskutiert wird, wie wird's abgestellt. Kleine Anmerkung noch, wir merken schon, wenn die beiden großen Volksparteien miteinander arbeiten und nicht über die BA Oppositionsarbeit machen, dass man einen Schuss schneller an die Themen rankommt. Informationen von Ina Kraus. Auch die nächste Nachricht ist keine wirklich gute, obwohl sie viele Beschäftigte mit einem Aufatmen aufgenommen haben. Sie ist nicht wirklich gut, weil ein weiterer Traditionsstandort in Deutschland endgültig verloren gehen wird. Das AEG-Stammwerk in Nürnberg. Etwas abgefedert allerdings dadurch, dass sich der Mutterkonzern Electrolux bei der geplanten Auflösung großzügig zeigt. Einzelheiten von Barbara Roth. Am 40. Tag des Streiks ist ein Ende des gut fünfwöchigen Arbeitskampfes bei AEG Nürnberg in Sicht. Electrolux wird das Werk wie geplant bis Ende 2007 schrittweise schließen. Den gekündigten Mitarbeitern wird pro Jahr Betriebszugehörigkeit eine Abfindung von 1,8 Monatsgehältern gezahlt. Die Obergrenze liegt bei 4.500 Euro pro Monat. Der schwedische Mutterkonzern, der die Produktion von Waschmaschinen und Geschirrspülern nach Polen und Italien verlagern wird, lässt sich die Schließung Millionen kosten. Electrolux-Manager Horst Winkler musste das ursprüngliche Abfindungsangebot von 0,77 Monatsgehältern mehr als verdoppeln. Teilweise hing es auch am seidenen Faden. Wir als Electrolux haben uns ganz deutlich bis an die Schmerzgrenze hinbewegt, um hier eine Lösung zu finden. Und so ist ein sehr umfangreiches, ich kann auch sagen teures Paket zustande gekommen im Rahmen von 150 Millionen Euro. Vor allem die Klärung der Abfindungshöhe war den Streikenden wichtig, weil sie hoffen, dass ihnen dadurch das Schicksal von Hartz-IV-Empfängern möglichst lange erspart bleiben wird. Laut Berechnung der IG Metall könnten pro Person bis zu 200.000 Euro an Abfindung fließen. Die gekündigten Mitarbeiter werden für die Dauer eines Jahres in eine Beschäftigungsgesellschaft übernommen, in der sie sich qualifizieren können. Die Streikenden nahmen das Ergebnis mit gemischten Gefühlen auf. Manche hatten doch noch auf die Rettung ihrer Arbeitsplätze gehofft. Ist nicht so toll, weil die Abfindung ist schnell vorbei. Wir haben keine Arbeit. Dass wir Arbeit haben, ist uns wichtiger. Dass das nochmal rückgängig gemacht wird, ich denke, damit haben die wenigsten gerechnet, weil das in der Vergangenheit bei Electrolux auch noch nie der Fall war, dass die so eine Entscheidung rückgängig gemacht haben. Insgesamt, wenn man das betrachtet, dürfte es so ziemlich der beste Sozialtarifvertrag sein, der bisher ausgehandelt worden ist. Unzufrieden bin ich mit dem Thema, dass der Standort nicht gehalten werden kann. Musste auch Betriebsratschef Harald Dix eingestehen. Für ältere Mitarbeiter ab 53, die kaum noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben werden, wurden Vorruhestandsregelungen ausgehandelt. Sie können mit bis zu 85% ihres Lohnes in den vorgezogenen Ruhestand gehen. Verhindern konnte die Gewerkschaft, dass die Logistik-, Service- und Vertriebsbereiche in Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber künftig nach dem niedrigeren Tarif für den Groß- und Außenhandel bezahlt werden. Diese Bereiche bleiben im Tarifwerk der Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitszeit allerdings wird von 35 auf 37 Stunden in der Woche erhöht. Dafür gilt eine Beschäftigungs- und Standortgarantie bis Ende 2009. Gelungen ist der Durchbruch unter Vermittlung des früheren bayerischen Wirtschaftsministers und heutigen Bahnvorstands Otto Wiesoy, betonte auch Streikleiter Jürgen Wechsler, der immer wieder deutlich machte, Zitat, mehr war einfach nicht drin. Ich denke allerdings nicht, dass es nur daran gelegen hat, weil der Streik und die streikende Belegschaft sich nicht durchsetzen konnte, sondern weil wir ganz einfach feststellen müssen, die politischen Rahmenbedingungen genauso wie die rechtlichen Möglichkeiten stehen eindeutig gegen uns. Noch ist der Tarifvertrag nicht unterschrieben. Geplant ist aber, dass die Beschäftigten bis Freitag in einer Urabstimmung über das Verhandlungsergebnis abstimmen werden. Am kommenden Montag könnte nach Angaben der IG Metall die Produktion von Geschirrspülern und Waschmaschinen wieder beginnen, während Electrolux will, dass die Bänder bereits am Freitag wieder anlaufen. Ein Beitrag von Barbara Roth. Die Gesundheitspolitik ist neben der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vielleicht die wichtigste Aufgabe in dieser Legislaturperiode. Die nächste Reform steht auch schon wieder vor der Tür. Das ist offenbar ein automatischer Prozess und es gibt wieder heftigen Streit. Diesmal darum, ob die Krankenversicherung für Kinder über Steuermittel finanziert werden soll. Mehr dazu von Jörg Münchenberg. Das Bundesgesundheitsministerium hält von dem Vorstoß des Gesundheitsexperten Karl Lauterbach herzlich wenig, mit der anstehenden Reform auch einen neuen Solidaritätszuschlag einzuführen. Ein Ministeriumssprecher meinte dazu, dies sei die Privatmeinung des SPD-Abgeordneten Lauterbach. Der frühere Berater von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sei nämlich in die konzeptionelle Arbeit zur Vorbereitung einer Finanzreform des Gesundheitswesens in keiner Weise eingebunden. Im Übrigen bleibe es bei dem bisherigen Zeitplan, wonach die Ministerin Ende März ein entsprechendes Konzept vorlegen werde. Der Gescholtene hatte jetzt via Zeitungsinterview erneut vorgeschlagen, die bislang kostenlose Mitversicherung für Kinder in der gesetzlichen Krankenversicherung künftig über Steuermittel zu finanzieren. Diese Gesundheitsleistungen werden auf rund 14 Milliarden Euro veranschlagt. Insofern müsste der Gesundheitssoli, also ein Zuschlag auf die Einkommensteuer, nach früheren Berechnungen des Sachverständigenrates für Gesundheit auf bis zu 6,5% veranschlagt werden. Eine Teilfinanzierung des Gesundheitswesens über Steuern ist auch ein Kernelement der von der Union vertretenen Gesundheitsprämie, nicht zuletzt um den Faktor Arbeit stärker zu entlasten. Die SPD favorisiert wiederum die sogenannte Bürgerversicherung, wonach künftig etwa auch Privatversicherte in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen sollen. Erst vor kurzem hatte Gesundheitsministerin Schmidt erneut davor gewarnt, Gesundheitsleistungen für Kinder über Steuern zu finanzieren. Denn dadurch werde die Gesundheitspolitik abhängig von Haushaltsentscheidungen. Auch bei der SPD-Fraktion hieß es heute, Lauterbach habe wieder einmal eines seiner vielen Modelle geschickt öffentlich platziert. Es gebe zur Gesundheitsreform aber weder Entscheidungen noch Vorentscheidungen. Doch selbst bei der Opposition hagelte es Kritik. Die Große Koalition dürfe sich nicht um die anstehende Reform drücken und einfach die Steuern erhöhen, betonte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Fritz Kuhn. Ich finde, dass man sich so einfach nicht machen kann. Wir standen vor einer Strukturdebatte des Gesundheitswesens, nämlich ob man eine Kopfpauschale haben will oder eine Bürgerversicherung. Und anscheinend können sich die Großen auf nichts Vernünftiges einigen, außer darauf, dass man mehr über Beiträge finanzieren soll und weniger über Steuern, was völlig der falsche Weg ist. Auch die FDP warnte vor Steuererhöhungen. Eine Finanzierung der Gesundheitsversorgung für Kinder aus Steuermitteln dürfe allenfalls über Einsparungen im Haushalt erfolgen. Zudem müssten konsequenterweise alle Kinder in einen Systemwechsel mit einbezogen werden, also auch die Kinder, deren Eltern privat versichert seien. Lauterbach verteidigte dagegen inzwischen seinen Vorschlag. Ein Gesundheitssoli sei der einfachste und unbürokratischste Weg, um die Arbeitskosten zu senken. Selbst bei der SPD-Linken hatte es in der Vergangenheit durchaus Sympathie für einen solchen Ansatz gegeben. Aus Berlin ein Beitrag von Jörg Münchenberg. Wenn es die Deutschen es schon nicht selbst hinbekommen, dann müssen wir sie eben zwingen. Solche Sätze sind häufig zu hören in den vergangenen Monaten in den höheren Etagen der Europäischen Kommission. Gemeint ist das deutsche Haushaltsdefizit, eine schon ständige Neuverschuldung über den erlaubten 3%. Brüssel will nun konsequenter gegen Berlin vorgehen, wie Gerhard Irmle berichtet. Was die Brüsseler Spatzen seit Wochen schon von den Dächern pfeifen, soll nun endlich umgesetzt werden. EU-Währungskommissar Almunia verschärft das Defizitverfahren gegen Deutschland und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück kann ihm deshalb nicht einmal gram sein. Es gibt eine deutsche Interessenlage und es gibt die Interessenlage, den Stabilitäts- und Wachstumspakt zu stärken, ihn nicht zu relativieren. Ich habe mich bisher auch in Deutschland intern, teilweise auch öffentlich dahingehend eingelassen, dass wir kein Interesse an einer Eskalation haben, wie es sie im November 2003 schon mal gegeben hat. Im November 2003 war Steinbrücks Vorgänger Hans Eichel gelungen, im Rat der europäischen Finanzminister eine Sperrminorität gegen eine Verschärfung des Defizitverfahrens gegen Deutschland zu organisieren. Eine heftige politische Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit des Stabilitätspaktes war die Folge, die schließlich zu einer Reform des von der rot-grünen Bundesregierung als zu rigide gebrandmarkten Stabilitätspaktes führte. Inzwischen verletzt Deutschland zum 5. Mal in Folge die im Maastrichter Vertrag festgelegte Neuverschuldungsgrenze von 3%. Im vergangenen Jahr waren es 3,3% und auch in diesem Jahr wird Deutschland mit voraussichtlich 0,3% über der Neuverschuldungsgrenze liegen. Doch anders als im November 2003 ist die Stimmung zwischen Kommission und Rat, zwischen der Bundesregierung und ihren Partnern ausgesprochen gut. Kein Wunder, in ganz Europa hat die Wirtschaft wieder Fahrt aufgenommen, auch in Deutschland Europas größter Volkswirtschaft. Der luxemburgische Ministerpräsident und Vorsitzende der sogenannten Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Insgesamt gilt, dass wir mit dem Bild, das die deutsche Finanzlage zurzeit abgibt, uns eher zufrieden erklären. Gemäß EG-Vertrag wird Deutschland in Verzug gesetzt und aufgefordert, das Staatsdefizit bis Ende 2007 um einen Prozentpunkt zu senken. Bislang ist nur Griechenland auf dieser Verfahrensstufe des Stabilitätspaktes angelangt, was Bundesfinanzminister Peer Steinbrück besonders schmerzt. Doch auf eine neue Machtprobe mit der Kommission wollte es Steinbrück nicht ankommen lassen. Er würde sonst das Ansehen von EU-Währungskommissar Almunia und die Glaubwürdigkeit des Stabilitätspaktes endgültig ruinieren. Hinzu kommt, der reformierte, manche sagen aufgeweichte Stabilitätspakt funktioniert besser als von Almunia erwartet. Nach meiner Erfahrung halten die EU-Staaten den Pakt besser ein. Und der Einfluss der Kommission, den Stabilitätspakt zu respektieren, ist ebenfalls gewachsen. Sowohl Europäischer Rat als Kommission sind mit der jetzigen Situation zufrieden. die durch die Reform des Stabilitätspaktes entstanden ist. Es hat sich nicht nur das Verhältnis zwischen den beiden Institutionen verbessert, auch was die Zahlen angeht, sehe ich eine positive Entwicklung. Gerd Irmler berichtete aus Brüssel. Sören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ob im Irak ein Bürgerkrieg droht oder ob dieser längst im Gange ist, darüber gehen die Meinungen unter den Beobachtern weit auseinander. Eins steht jedoch fest, die Anschläge haben wieder zugenommen. Es werden mehr Tote denn je gezählt. Zunehmend ist es ein Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Die Medien richten ihre Aufmerksamkeit zugleich jedoch auf den Prozess gegen Saddam Hussein. Das Gericht hat heute erste Beweise vorgelegt. Beweise, die einen Massenmord dokumentieren sollen. Einzelheiten dazu von Björn Blaschke. Am 13. Verhandlungstag gegen Saddam Hussein und 7 weitere hochrangige Mitglieder des gestürzten Regimes präsentierte der Staatsanwalt die Kopie eines möglicherweise ersten wichtigen Dokuments. Es soll die Unterschrift Saddam Husseins zeigen, mit der er die Tötung von mehr als 140 Gefangenen anordnete. Ihnen war vorgeworfen worden, an einem Attentat auf den Ex-Präsidenten beteiligt gewesen zu sein, das 1982 in Dujail, einem von Schiiten bewohnten Dorf nördlich von Bagdad, gescheitert war. Die Frage ist nun, wie signifikant das Dokument ist. Dass Saddam Hussein mit seiner Unterschrift die Hinrichtung der Gefangenen angeordnet hat, haben seine Anwälte nie bestritten und stattdessen auf seine Befugnisse hingewiesen. Die Ratifizierung von Todesurteilen gehörte laut einstiger irakischer Verfassung zu den Rechten des Präsidenten nach einem entsprechenden Urteil am Ende eines ordentlichen Prozesses. Den aber habe es im Fall der Hinrichtung von Dujail nicht gegeben. Laut Staatsanwaltschaft wurden die Todesurteile in einem imaginären Prozess gefällt. Keiner der Beschuldigten wurde vor Gericht gestellt. Ihre Aussagen wurden niemals protokolliert, so der Staatsanwalt. Dass es kein entsprechendes Verfahren gegeben habe, muss nun offensichtlich in den nächsten Verhandlungstagen von der Anklage bewiesen werden. Zunächst ist der Prozess auf morgen vertagt worden. Ungewöhnlich ist, dass der Staatsanwalt nach dem Prozesstag in einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten beantwortet hat. Das dürfte dem Tribunal erneut Kritik einbringen, da es sich um ein schwebendes Verfahren handelt. Ansonsten ist auch dieser Verhandlungstag einem bekannten Muster gefolgt. In einer ersten Entscheidung wies das Gericht einen Antrag der Verteidigung zurück, den vorsitzenden Richter wegen Befangenheit abzusetzen. Nachdem das Gericht auch einen Antrag auf Vertagung abgelehnt hatte, verließen 2 führende Anwälte Saddam Husseins den Gerichtssaal. Das Tribunal ernannte daraufhin Pflichtverteidiger, die wiederum wollten die Angeklagten nicht akzeptieren, weshalb es zu den schon aus anderen Verhandlungstagen bekannten Wortgefechten kam. Saddam Hussein, der unlängst einen angeblich 11-tägigen Hungerstreik beendet hatte, blieb im Gerichtssaal, ebenso seine 7 Mitangeklagten. Noch bevor der Verhandlungstag begonnen hatte, waren eine Reihe neuer Attentate im Irak verübt worden. Fraglich ist allerdings, ob sie in Zusammenhang mit dem Prozess zu sehen sind oder mit dem Anschlag auf die Moschee von Samarra. Im Norden des Landes, bei Tikrit, wurde die sunnitische Moschee attackiert, in der sich das Grab von Saddam Husseins Vater befindet. Bei mehreren Bombenanschlägen in Bagdad kamen mehr als 30 Menschen ums Leben. Das teilten Krankenhausärzte mit. Rund 120 weitere Personen sollen Verletzungen erlitten haben. Björn Blaschke. Bei der ersten BND-Affäre im Zusammenhang mit dem Irakkrieg hat es die Opposition nicht geschafft, einen Untersuchungsausschuss auf den Weg zu bringen. Gescheitert am Widerstand der Grünen, die wohl auf ihre eigene politische Verantwortung während der Vorfälle in Bagdad Rücksicht genommen haben. Nun ist die zweite BND-Affäre da. Jetzt stehen die Zeichen auf ein längeres parlamentarisches Nachspiel. Mehr dazu von Sabine Adler. Noch kein Untersuchungsausschuss, aber eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums wird sich am Montag mit den neuen Vorwürfen befassen. Regierungssprecher Wilhelm hatte die Darstellung gestern komplett zurückgewiesen. Der Chefredakteur der New York Times dagegen stellte sich demonstrativ vor seinen Militärexperten Gordon, dessen Bericht sei nicht falsch. Der grüne Fraktionschef Fritz Kuhn hat Zweifel am Regierungsdementi. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk: Die Bundesregierung hat ja ein sehr eindeutiges und klares Dementi ausgesprochen. Sie hat uns allerdings im Januar auch schon mal was erzählt, was sich dann nicht als richtig herausgestellt hat im Parlamentarischen Kontrollgremium. Deswegen Aufklärung. War Anfang des Jahres noch von ausschließlich zivilen zu schützenden Objekten die Rede, die 2 BND-Agenten an die Amerikaner weitergegeben hatten, räumte der Bericht der Bundesregierung vorige Woche auch kleinere militärische Ziele ein. Dieter Wiefelspütz, SPD-Innenexperte, ist trotz dieser Vorgeschichte nicht vorgewarnt. Für ihn sind die neuen Vorwürfe eine reine Zeitungsente. Ich bin persönlich ausgesprochen verärgert, solch einen Quatsch kommentieren zu dürfen. Ich glaube auch nicht an Verschwörungstheorien und Ähnlichem. Es kann einfach ganz banal sein, dass ein Presseartikel einfach ohne Hand und Fuß ist. Die grüne Fraktionschefin Renate Künast ist dazu nicht bereit. Sie hält fest am Ausschuss, für den sich die grünen Partei- und Fraktionsspitzen am Freitag einstimmig ausgesprochen hatten. Mir fällt auf, dass die einen sagen, stimmt nicht. Der Journalist behauptet, es würde stimmen. Und da kann man als Parlamentarierin ja nicht sagen, ich schlage mich auf die eine oder andere Seite und mache es per Glaubensentscheidung. Sondern der Untersuchungsausschuss wird sich die Fakten und Unterlagen vorlegen lassen. Und unser Auftrag soll ja auch genau dahin gehen, nämlich das breite Feld der Datenweitergabe der Beamten aus Bagdad Richtung US-Dienste aufzuklären. Für die Linkspartei sind die Vorwürfe ein Fall für den Generalbundesanwalt und für den Untersuchungsausschuss sowieso. Als reine Geldverschwendung und puren Unsinn bezeichnete dagegen Sozialdemokrat Wiefelspütz im ZDF einen solchen Ausschuss, zumal eine Aufklärung erfolgt sei, die von vornherein unnötig war. FDP-Bundestagsfraktionschef Wolfgang Gerhardt mag noch kein Urteil über die New York Times-Veröffentlichung fällen. Unterstellungen, die FDP würde der CDU zuliebe auf den Ausschuss verzichten, wies Gerhardt im Bayerischen Rundfunk zurück. Ein Beitrag von Sabine Adler. Sigmar Gabriel in der Großen Koalition Umweltminister hat mehr als einmal in den zurückliegenden Wochen klargemacht, ich werde alles dafür tun, ein atomares Endlager in Deutschland zu suchen. Der Schacht Konrad in Salzgitter könnte ein solches sein. Atomkraftgegner klagen nun gegen eine solche Lösung. Frank Politz berichtet. Unüblicher Verhandlungsauftakt in Lüneburg. Vor Aufruf der Prozessbeteiligten gestattete sich der 7. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, kurz OVG, zunächst ein kurzes Vorwort. Dieses Verfahren, hieß es darin gleich anfangs, sei in jeder Hinsicht von außergewöhnlicher Bedeutung. In der Tat. Denn, so heute Morgen bereits vorab, der OVG-Präsident Herwig van Nieuwland. Das ist das erste Mal, dass ein deutsches Gericht in einem Rechtsstreit über ein Endlager zu entscheiden hat. Das gab es bisher noch nicht. Und es werden schon sehr viele neue juristische Fragen hier zu klären sein. Und zwar Fragen in Bezug auf den sogenannten Planfeststellungsbeschluss, quasi die Baugenehmigung für eine Atommülldeponie im Schacht Konrad. Demnach sollen in dem Ex-Eisenerzbergwerk bei Salzgitter rund 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiver Abfälle entgelagert werden. Vier Klagen liegen dagegen vor, von einem Bauern samt Vater, aber deren Einwände stehen erst morgen zur Verhandlung an. Heute geht es um die drei anderen Klagen, von der Stadt Salzgitter und zwei Gemeinden aus der Umgebung der Schachtanlage. Ihre Hauptkritikpunkte, es seien nie Standortalternativen untersucht worden, zudem gebe es potenzielle Strahlungsrisiken, ferner sehen die Kommunen ihre Hoheit in der Bauleitplanung verletzt, überdies seien die Folgen eventueller Terroranschläge nicht hinreichend geprüft worden. Ziel der Kläger, der Planfeststellungsbeschluss soll für rechtswidrig erklärt werden. Ob das passieren wird oder nicht, ist derzeit nicht einzuschätzen, aber so oder so, es wird Folgen haben für die Bundespolitik und das vermutlich schon bald. Denn just gestern hatte Berlin erklärt, zur gesamten Endlagerproblematik solle noch vor der Sommerpause ein Vorschlag gemacht werden. So hat es Bundesumweltminister Sigmar Gabriel angekündigt. Der übrigens hat überdies eine ganz besondere Verbindung hier zum aktuellen Schacht-Konrad-Prozess. Das Bergwerk liegt nämlich mitten in seinem Bundestagswahlkreis. Zudem wurde bereits besagter Planfeststellungsbeschluss, also die strittige Endlagergenehmigung, mal vom niedersächsischen Umweltministerium erteilt. In 2002, als in Hannover noch die SPD an der Macht war, mit Gabriel als Ministerpräsident. Damals war er gegen die Genehmigung, doch die Bundesregierung, obwohl seinerzeit rot-grün und atomkritisch, hatte verfahrensrechtlich Druck gemacht. Man hatte zu parieren gegenüber Berlin, wo nun im neuen schwarz-roten Kabinett eben auch Sigmar Gabriel sitzt. Und als Umweltminister in der Großen Koalition von Angela Merkel sagt er jetzt: An der Skepsis gegenüber diesem Endlagerprojekt hat sich im Grundsatz nichts geändert, aber das ist jetzt alles in den Händen des Gerichts. Wie auch immer nun das niedersächsische Oberverwaltungsgericht entscheidet, es dürfte wohl nicht die letzte Instanz sein, sofern gegen das Urteil Revision zugelassen wird. Schon vorab gilt nämlich als sicher, dass der jeweilige Verlierer des Verfahrens dann noch vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen wird. Frank Politz. Ken Livingston ist politisch ein bekennender Linker. Viele sagen auch Ein Kommunist. Dennoch ist Livingston Bürgermeister von London, eine interessante bis illustre Persönlichkeit, der immer wieder für heftige Schlagzeilen in der britischen Boulevardpresse gut ist. Diesmal ist die Affäre wieder hochpolitisch. Denn ab morgen sollte Livingston von seinem Bürgermeisteramt für einen Monat suspendiert werden, weil er einen Journalisten in einem Wortgefecht als KZ-Aufseher bezeichnet hat. Nun wird er doch nicht suspendiert. Warum, weiß Sabina Matai. Ken Livingstons Zwangspause ist zwar erstmal aufgeschoben, aber noch nicht aufgehoben. Am Freitag hatte ein Disziplinarausschuss entschieden, der Londoner Bürgermeister solle ab 1. März 4 Wochen lang Auszeit nehmen. In letzter Minute setzte ein Gericht die Suspendierung jedoch aus. Livingston darf die britische Metropole erstmal weiter repräsentieren. Das Stadtoberhaupt hatte die Suspendierung als Angriff auf die Demokratie bezeichnet und seine Anwälte Einspruch einlegen lassen. Der Anlass für den Eklat liegt ein Jahr zurück. Im Februar 2005 hatte der Journalist Oliver Feingold dem Bürgermeister am Rande einer Veranstaltung Fragen stellen wollen. Doch sobald der Reporter die Zeitung nannte, für die er arbeitet, den Evening Standard, wurde Livingston ausfallend. Sind Sie ein deutscher Kriegsverbrecher? Fragte der Bürgermeister. Nein, ich bin Jude und finde das ziemlich beleidigend, entgegnete der Reporter. Doch Livingston legte unbeirrt nach. Ach so, Sie sind wie ein KZ-Wächter. Sie machen es nur, weil Sie dafür bezahlt werden. Später erklärte Livingston, er habe sich nur gegen den Verlag gewandt, für den Feingold arbeitet. Doch der zuständige Disziplinarausschuss entschied, der Bürgermeister habe sein Amt in Verruf gebracht, seine Bemerkungen seien unsensibel und beleidigend gewesen. Ein jüdischer Verband, der Board of Deputies of British Jews, hatte die Beschwerde angestrengt. Sein Vorsitzender John Benjamin erklärte, es sei unschön, dass es dazu kommen musste. The mayor has been the architect of his own misfortune and the whole sorry affair could have been dealt with quite easily 12 months ago. Der Bürgermeister hat sich das selbst zuzuschreiben. Die ganze Sache wäre schnell aus der Welt gewesen, wenn er vor 12 Monaten das einzig Richtige getan und sich entschuldigt hätte. And apologizing. Das allerdings will Livingston auch jetzt nicht tun. Seine Stellvertreterin Nikki Gavron, übrigens selbst Jüdin, stellte sich hinter das Stadtoberhaupt. Die Aufregung um die Angelegenheit stehe in keinem Verhältnis zur Bedeutung des Vorfalls. Die Suspendierung sei undemokratisch. Wenn Millionen Londoner den Bürgermeister wählen, dann ist es absonderlich, dass 3 ungewählte Beamte ihn vom Amt entfernen dürfen. Das werden die Londoner bestimmt auch finden. I think Londoners will find it pretty bizarre. Bisher haben die Bürger der Hauptstadt sich aber mit Solidaritätsadressen zurückgehalten. Zwar steht Meinungsfreiheit hierzulande hoch im Kurs, zwar genießt Ken Livingston als ewiger Rebell einige Sympathien, aber diese jüngste Kontroverse um den Bürgermeister ist vielen Londonern doch eher peinlich. Olof Palme war in der Nacht des 28. Februar 1986 in Stockholm von einem Mann aus nächster Nähe erschossen worden. Das Attentat gilt bis heute als nicht aufgeklärt. Die Schweden gedenken immer noch ihres ermordeten Ministerpräsidenten. Regina König berichtet. Bei den offiziellen Feierstunden, Seminaren und Vorträgen steht vor allem Palmes internationales Engagement im Vordergrund. Nur wenige erinnern sich daran, dass der Politiker die Reformen auf den Gebieten angeschoben hat, auf denen Schweden nach wie vor beispielhaft ist, in der Familienbildungs- und Integrationspolitik. Nach wie vor gibt es keine umfassende Palme-Biografie und das Material der Mordermittlungen auszuwerten, würde für einen erfahrenen Juristen, der täglich 300 Dokumente sichtet, 8 bis 10 Jahre dauern. 35 Millionen Euro haben die Ermittlungen bislang gekostet, 130 Personen haben den Mord an Olof Palme gestanden. Nur ein Mann wurde verurteilt und dann von der nächsten Instanz freigesprochen, Christer Pettersson. Ihn hatte Lisbeth Palme als Mörder ihres Mannes erkannt. Aber nach dem Freispruch waren der Polizei die Hände gebunden, sagt Ermittler Stig Edqvist. Christer Pettersson hatte quasi einen Freibrief in den Händen, dass er Palme nicht ermordet hatte. Wir erhielten sehr viele Tipps, die ihn betrafen, aber wir durften nicht mehr gegen Pettersson ermitteln. Insgesamt 14 Beamte sind nach 20 Jahren immer noch mit dem spektakulären Mordfall befasst. 700.000 Dokumente haben sie feinsäuberlich in grünen Aktenordnern abgelegt. Staatsanwältin Agneta Bliedberg sieht kaum eine Chance, dass der Fall jemals aufgeklärt wird. Ohne technische Beweise, DNA zum Beispiel und die Mordwaffe, ist das kaum denkbar. Das müssten schon ganz herausragende Hinweise sein. Bis Mitternacht halten Sozialdemokraten aus Stockholm am Grab von Olof Palme auf dem Adolf-Fredrik-Friedhof Ehrenwache. Am Nachmittag gab es eine Gedächtnisfeier, auf der Burmas Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi für ihren Kampf für ein freies Burma mit dem Palme-Preis ausgezeichnet wurde. Aus Stockholm, Regina König. Das war's in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Müller. Danke für Ihr Interesse.